Morgen, was machst du gerade? Ja, das ist dämlich. Nimmst du gerade auf? Hm? Was machst du da? Ich back eine Pizza. Du backst eine Pizza? Auf dem Computer. Auf dem Computer. So, jetzt kommt Pepper. Das ist nämlich Englisch eingestellt. Das ist Englisch eingestellt, genau. Pepper. Und ich packe immer noch die Pizza. Wo ist Salami? Salami. Ich kann mal reinreden. Dafür mache ich das ja hier. So, geh noch mal auf die Pepperoni, das ist am schönsten. Pepperoni. Papa liebt Pepperoni. Jetzt kommt Gurke. Gurke. Cucumber. Da. Und jetzt kommt die Tomate. Das hätte ich nicht gewusst. Tomato. So, hier schön noch die Salami drauf. Nee, daneben. Aber auf eine Pepperoni drauf. Pepperoni. Onion sind? Zwiebeln. Was haben wir noch zur Auswahl? Schinken. Dann machen wir Bacon. Schinken ist Bacon. Ja. Die Pizza ist aber jetzt ganz schön voll. Pepper. Aha. Pepper. Gibt's Pepper. In drei Farben sogar. Schau. Pineapple. Ich wollte kein Pineapple. Was ist Pineapple? Das ist... Ananas, genau. So, haben wir jetzt alles drauf auf der Pizza? Ganz schön viel hier. Alles drauf. Nee, außer das da. Was war das nochmal? Oregano. Wie heißt das auf Deutsch? Oregano. Oregano. Okay. Also fast genauso. Und das andere daneben ist was, das ist dann klein gepömpelt oder was? Oregano. Ah, okay. Tut drauf. Als Pulver und als ganzes Blatt kann man das da Oregano. Drauf machen. Als Pulver schmeckt es besser. Ist ja toll. Aber man kann es nicht schneiden. Sollte ich ein anderes spielen? Das ist ein anderes Spiel? Ja, ist sie denn fertig jetzt so? Ja. Okay. Das heißt, ja, das ist ein Spiel. Wie heißt das? Kartoffelknüllch. Ja, das da ist, welches ist mit der Burg? Mit der Burg? Ja. Da musst du, mit der Burg, musst du hier auf Robin Tux gehen. Mhm. Also das Ganze ist unter Linux, unter dem Ubuntu-Zeug. Oh ja. Das Spiel Kartoffelknüllch. Das spielen wir ganz gerne in der Früh. Ja, klappt das doch. No, ich glaube, das war lang genug. Mann, warum sagt's da nicht? Weil bei der Burg keine Tonausgabe dabei ist. Was soll er denn sagen? Manchgeil! Nee, Prinzessin. Prinzessin auch so. Ja, das... Ritter, Zauberer. Ja, ist aber nicht dabei, leider. Echt nicht? Keine Sprache. Schauen wir noch mal. Also, wenn es was gäbe, würde er was sagen, aber der sagt nichts. Aber wir sagen Tschüss, oder? Nein. Doch. Nein. Tschüss. Nein. Sag Tschüss. Nein. Ich komm nicht an den Pausenknopf.